Bestes Crack für den Export. Oder injiziert, verursacht Crack einen intensiven Rauschzustand. Bye. Schick mal ein Muschi-Foto von dir. Crack macht extrem abhängig.